Kundgabe 1462. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.06.1940. Göttliche Gabe, Beweis der Liebe. Eingehen in den Willen Gottes. Es wird in einer stillen Stunde der Einkehr dir bewusst werden, dass alles irdische Verlangen ein Hindernis ist zur tiefen innigen Verbindung mit Gott. Und so du dieses erkannt hast, ist jede Gefahr vorüber. Nur wer alles hingeben kann, wird alles empfangen. Die Gnade, das göttliche Wort empfangen zu dürfen, ist unvergleichlich wertvoller als die Erfüllung irdischen Sehnens. Und also geht unsäglicher Gnaden verlustig, wer sich irdischen Wünschen und Begierden hingibt. Es ist jedoch nur die begehrliche Liebe ein Hindernis zur Höhe, also soll diese bekämpft werden mit aller Kraft. Es ist von außerordentlicher Bedeutung, den Kontakt herzustellen mit dem himmlischen Vater. Und dazu ist der Wille zuerst erforderlich. Er muss sich voll und ganz ihm zuwenden. Er muss sich in einer Weise äußern, die sichtlich das Verlangen nach Gott verrät. Der Wille des Menschen wird immer das Einzige sein, was von Gott gefordert wird. Die göttliche Liebe ist unentwegt bemüht, dem Menschen sich so zu erkennen zu geben, dass der Mensch diese Liebe bewusst anstrebt, das heißt, von ihr erfasst zu werden begehrt. Und dieses Begehren ist Unterstellen des Willens unter den göttlichen Willen. Denn es wird gleichsam ein Verlangen nach Zusammenschluss mit Gott im Menschen rege, der Anlass ist zur Umgestaltung seines bisherigen Lebenswandels. Denn wer zuvor ohne Gott gewandelt ist, der hat gehandelt nach eigenem Willen, der also von ihm abgewandt war. Gott erkannt zu haben aber bedeutet ein Eingehen in den göttlichen Willen, ein sich völlig fügen in alles, was Gott von ihm verlangt, und es bedeutet ferner ein unbedenkliches Aufgeben des bisherigen Lebenswandels. Es ist nun so nach nur verständlich, dass sich der menschliche Wille zuerst bereit erklären muss, sich dem göttlichen Willen zu unterstellen, bevor Gott nun seinen Willen kundgibt. Es ist verständlich, dass immer wieder der Wille des Menschen hingegeben werden muss, um diese Kundgabe seines Willens entgegennehmen zu können. Es ist verständlich, dass jedes irdische Verlangen den Gott entgegenstrebenden Willen schwächt und also nun auch das Verlangen nach seinem Wort geringer wird. Und es ist verständlich, dass alles bekämpft werden muss, was die Kraft zum Entgegennehmen schmälern könnte. Denn göttliche Gabe ist kostbarer als alles, was die Welt bieten kann. Göttliche Gabe birgt die Liebe Gottes in sich und gibt es etwas Schöneres, als den Beweis göttlicher Liebe empfangen zu dürfen? Es wird das Verlangen des Herzens gleichfalls gestillt, nur in einer Weise, dass es der Körper nicht so wohltuend empfindet, jedoch die Seele überaus beglückt ist von jeglicher Verbindung mit der Liebe Gottes. Und also soll der Mensch seiner Seele gedenken und ihr das große Glück göttlicher Liebe zuteilwerden lassen. Den Körper aber und sein Verlangen nicht beachten, sondern sich schrankenlos in den Willen Gottes einfügen, um göttliche Willensäußerungen entgegennehmen zu können. Die Liebe, die Gott zu seiner väterlichen Fürsorge seinen Kindern gegenüber veranlasst, soll begehrt werden im tiefsten Herzen. Denn in dieser Liebe stehen zu dürfen, ist das Schönste, was der Mensch begehren kann auf Erden. Sein Herz soll dem Vater im Himmel entgegenschlagen. Es soll sich das Kind sehnen nach dem Vater. Dann wird es auch beglückt in Empfang nehmen, den Ausfluss seiner Liebe. Das göttliche Wort, das die innigste Verbindung herstellt mit ihm und also der sichtbare Beweis seiner Liebe ist. Kann euch je Köstlicheres geboten werden, als dass der himmlische Vater selbst sich euch zuneigt und mit euch zu reden begehrt? Und so er euch offensichtlich seine Liebe anträgt, bedarf es nur eures Willens, diese seine Liebe in Empfang zu nehmen. Ihr dürfet nur wollen, dass euer Denken von ihm geleitet sei, und ihr werdet fortan nur seinen Willen erfüllen, seinen Willen in euch tragen und dem göttlichen Willen entsprechend auch euer Erdenleben nützen. Amen.